Beim Auftakt des Prozesses in der Hauptstadt Riad waren einer offiziellen Stellungnahme zufolge alle 11 Angeklagten und ihre Verteidiger anwesend. Generalstaatsanwalt Saud El-Mujib teilte mit, dass die Anklageschrift verlesen wurde. Außerdem habe man nach wie vor die Absicht, gegen 5 der mutmaßlichen Täter die Todesstrafe zu beantragen. Die Namen der Verdächtigen wurden nicht genannt. Ihre Verteidiger hätten um eine Kopie der Anklageschrift und um Bedenkzeit gebeten. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft in einem Brief die türkischen Behörden erneut dazu aufgefordert, Beweismaterial zu übersenden. Bislang sei diese Bitte, so heißt es, unbeantwortet geblieben. Jamal Khashoggi war bei einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Saudi-Arabien hatte zunächst bestritten, dass der regierungskritische Journalist in dem Konsulat getötet wurde. Später erklärte das Königreich, der Mann sei bei einer Schlägerei in dem Gebäude ums Leben gekommen. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, Agenten eingeflogen zu haben, um den Journalisten zu ermorden. Seine Leiche sei zerstückelt und beseitigt worden und wurde bislang nicht gefunden. Aufgrund einer Reihe von Indizien vermuten internationale Beobachter, dass Thronfolger Mohammed bin Salman, der Sohn des Königs, mit dem Mord zu tun hat.